der lange Abschied. Nach dem gleichnamigen Roman von Raymond Chandler. Hörspielbearbeitung Inge Greifenhagen. Erster Teil. Mein Name ist Philip Marlowe. Ich bin Privatdetektiv. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen über einen Freund, Terry Lennox. Als ich ihn zum ersten Mal sah, lag er betrunken auf der Straße, 3 Blocks von meinem Büro entfernt. Es war kurz nach dem Krieg, irgendwann im Oktober 1951. Sein Gesicht wirkte jung, doch sein Haar war schlohweiß. Seine rechte Gesichtshälfte schien wie gefroren. Sie war kreideweiß und mit dünnen, feinen Narben gesäumt. Eine plastische Operation. Und zwar eine ziemlich drastische. Ich stolperte im Dunkeln über ihn. Oh, Verzeihung. Wohl, Britannia. Kommen Sie. Sie können hier nicht liegen bleiben. Wo wohnen Sie? Kein Geld, keine Frau, keine Wohnung. Ich bin frei wie ein Vogel. Komm, wir fliegen. Wir fliegen weg. Ja, erstmal kommen Sie mit in mein Büro und trinken Kaffee. Nachher können Sie weiterfliegen. Irgendwie gelang es mir, ihn in mein Büro zu schaffen. Ich legte ihn auf die Couch in das kleine Zimmer. Er schnarchte eine ganze Stunde lang wie ein Walross. Dann wurde er plötzlich wach und wollte ins Bad. Als er wiederkam, sah er mich forschend an, mit lauernden Augen. Wie zum Teufel bin ich hierher gekommen? Sie haben besoffen auf der Straße gelegen. Und da sich keiner um Sie gekümmert hat, habe ich Sie mit in mein Büro genommen. Viele Freunde haben Sie anscheinend nicht. Oh, Freunde habe ich schon. Aber es fällt mir nicht leicht, Sie um Hilfe zu bitten. Hatten Sie mir nicht einen Kaffee versprochen? Und vielleicht einen kleinen Whisky dazu? Steht alles neben Ihnen. Bedienen Sie sich. Vielleicht kann ich ja irgendwann mal mit dem Trinken aufhören. Man braucht ungefähr 3 Jahre. 3 Jahre? Normalerweise. Sie kommen in eine andere Welt. Sie müssen sich an blassere Farben gewöhnen. Und an leisere Geräusche. Sämtliche Leute, die Sie gut zu kennen glaubten, werden Ihnen auf einmal etwas fremd vorkommen. Die meisten werden Ihnen sogar ziemlich widerlich sein. Und Sie selber werden sich auch nicht mehr allzu gut gefallen. Das wäre ja keine große Veränderung. Und was wollen Sie jetzt machen? Keine Wohnung, kein Geld? Woher wissen Sie das? Das haben Sie mir erzählt, als Sie blau waren. Ich habe einen 200-Dollar-Koffer am Bahnhof deponiert. Der bringt gut 50 Dollar, wenn man ihn versetzt. Das weiß ich aus Erfahrung. Und wie kommen Sie jetzt an diesen Wunderkoffer ran? Naja, hier haben Sie 50 Dollar. Nehmen Sie schon. Ich bin kein weichherziger Trottel. Ich will Sie bloß wieder vom Hals haben. Na dann. Vielen Dank, Mr. Philip Marlowe. Ich bin Privatdetektiv. Ah, ein Schnüffler. Wie wird man das? Ich war mal bei der Staatsanwaltschaft, bin aber gefeuert worden. Trotzdem vielen Dank. Wiedersehen. Das nächste Mal traf ich Terry im Dancers. Es war Weihnachtsabend. Auf der Bühne stellte der Conferencier gerade eine Sängerin vor. Einen Augenblick hatte ich den Eindruck, als halte die ganze Bar den Atem an. Sie war schlank, ziemlich groß, und sie trug ein weißleinenes Schneiderkostüm mit einem schwarz-weiß gepünkelten Schal um den Hals. Ihr Haar hatte das blasse Gold einer Märchenprinzessin. Ihre Augen waren kornblumenblau. Eine seltene Farbe. Und die Wimpern waren lang und fast zu hell. Und nun, meine Damen und Herren, unser Special Guest, Eileen Samson. Eileen war während des Krieges in London und hatte dort großen Erfolg. Sie singt für sie. Nur heute, am Weihnachtsabend. Bitte, Eileen. I'll be home for Christmas. Während diese umwerfende Blondine sang, taumelte Terry in die Bar, offensichtlich wieder voll bis oben hin. Er torkelte an die Theke und ließ sich mühsam neben einem Mädchen nieder. Ihr Haar war von einem hinreißenden Dunkelrot und um die Schultern trug sie einen blauen Nerz. Oh, Terry, mein Liebling, wie geht's dir denn? Oh, du bist ja schon wieder voll bis oben hin. Noch nicht ganz. Ich habe eine fantastische Idee, Schatz. Warum nehmen wir nicht dein Cabrio, hä? Die Nacht ist wie gemacht für eine Fahrt die Küste entlang nach Montecito. Die Rothaarige küsste ihn. Die Sängerin auf der Bühne sah zu den beiden hinüber. Love light. Paul? I'll be home. Terry hatte den Zwischenfall mit der Sängerin gar nicht bemerkt. Tut mir schrecklich leid, aber ich habe das Cabrio nicht mehr. Ich muss es verkaufen, um leben zu können. Oh, ich verstehe. Das Mädchen ließ Terry los. Er glitt prompt von seinem Hocker. Ich machte ein paar Schritte und konnte ihn gerade noch auffangen. Verbindlichen Dank, Sir. Er wird immer so englisch höflich, wenn er getankt hat. Danke, dass Sie ihn aufgefangen haben. Ich bringe Sie im Wagen. Tut mir schrecklich leid, aber ich habe eine Verabredung. Er ist einfach ein herrenloser Hund. Vielleicht finden Sie was für ihn, wo er unterkommen kann. Er ist stubenrein, mehr oder weniger. Sie rauschte hinaus. Was sollte ich machen? Ich schaffte ihn also zum zweiten Mal in mein Büro. Immerhin erinnerte er sich an seinen Koffer, den er in der Garderobe des Dancers abgegeben hatte. Wir nahmen ihn mit, ein teures Luxusstück aus gebleichtem Schweinsleder mit Beschlägen aus Gold. Eine Stunde später war er rasiert und geduscht und sah wieder menschlich aus. Ich habe darauf gewartet, Sie wiederzusehen. Kommt Ihnen das sonderbar vor? Warum haben Sie denn nicht mal angerufen? Warum hätte ich Sie behelligen sollen? Danke. Ich könnte in Las Vegas anrufen. Ich kann da eine Stellung bekommen. Ist das sicher? Ganz sicher. Jemand, den ich beim Militär gekannt habe, hat einen großen Club. Er ist zur einen Hälfte ein Gangster, aber zur anderen ist er ein netter Kerl. Er heißt Randy Starr. Sagen Sie mal, Marlo, wir sind uns erst zweimal begegnet und beide Male waren Sie mehr als anständig zu mir. Was ist das für ein Gefühl? Ein Gefühl, dass Sie beim nächsten Mal in einem Schlamassel stecken werden, aus dem ich Ihnen nicht mehr raushelfen kann. Vielleicht ist Ihnen das Mädchen im Dancers nicht bloß weggelaufen, weil Sie betrunken waren. Vielleicht hatte sie auch so ein Gefühl. Ich war mal mit ihr verheiratet. Sie heißt Sylvia Lennox. Ich hatte sie ihres Geldes wegen geheiratet. Sie fragen sich natürlich, warum ich nicht Sylvia um ein paar Mäuse bitten konnte. Ich frage mich gar nichts. Ist der Koffer ein Geschenk von Sylvia? Nein, den habe ich in England geschenkt bekommen, lange bevor ich ihr begegnet bin. Ich würde ihn gerne bei Ihnen lassen. Vielleicht brauche ich ihn noch mal. Okay. Sie behalten das Geld, ich behalte den Koffer. Na dann. Bis zum nächsten Mal, Mr. Marlowe. Im Januar bekam ich einen Brief aus Las Vegas mit $50 drin. Terry Lennox dankte mir und schrieb, er hoffe, mich bald wiederzusehen. Der Clou stand in einem Postskriptum. Sylvia und ich gehen zum zweiten Mal in die Flitterwochen. Den Rest erfuhr ich aus der Zeitung. Terry Lennox und Sylvia Lennox haben zum zweiten Mal geheiratet. Sylvia Lennox ist die jüngere Tochter des Multimillionärs Harlan Potter. Sylvia lässt zurzeit ihr gesamtes Anwesen in Encino durch Marcel und Jean Dio neu einrichten. Zwei Monate später rief er mich an und wir verabredeten uns in meiner Stammbar. Bei Viktor. So eine Bar, kurz nachdem sie aufgemacht hat. Da fühle ich mich richtig wohl. Die Luft ist noch kühl und rein und alles glänzt. Ich mag die sauberen Flaschenreihen auf dem Regal hinter der Theke. Und die blitzblanken Gläser und die ganze Erwartung, die darüber liegt. Der erste stille Drink des Abends in einer stillen Bar, das ist was Wundervolles. Hey, wie steht's eigentlich mit dem Trinken? Allerbestens. Aus irgendeinem kühlen Grunde scheine ich das Zeug auf einmal vertragen zu können. Victor, zwei Gimlets bitte. Die haben hier doch keine Ahnung, wie man den macht. Das hier ist einfach Zitronensaft mit Gin, etwas Zucker und ein Schuss Bitter. Richtiger Gimlet besteht zur einen Hälfte aus Gin und zur anderen aus Roses Limettensaft und aus sonst nichts. Ich bin mit Drinks nie besonders heikel gewesen. Wie sind Sie denn mit Randy Starr zurande gekommen? In meinen Kreisen gilt er als ziemlich raue Type. Danke. Das wird er wohl auch sein. Aber in Las Vegas ist er ein ehrbarer Geschäftsmann. Sie würden sich bestimmt mit ihm anfreunden. Nicht allzu wahrscheinlich. Ich habe für Ganoven nichts übrig. Ich kenne Randy aus dem Krieg. Er, ich und noch ein anderer. Wir haben zusammen mal in der Patsche gesessen. Sowas verbindet irgendwie. Warum haben Sie ihn da nicht um Hilfe gebeten? Weil er es nicht hätte abschlagen können. Aber von einem Fremden nehmen Sie 50 Dollar. Der Fremde kann weitergehen und so tun, als hätte er nichts gehört. Noch zwei Gimlets, Victor. Und wie leben Sie jetzt so? Oh, meist schlage ich die Zeit tot. Und sie stirbt sehr langsam. Ein bisschen Tennis, ein bisschen Golf, ein bisschen Reiten, Schwimmen. Sie machen freiwillig mit. Niemand zwingt Sie zu diesem Leben. Eines Tages wird sie mich brauchen. Und dann werde ich Haushof versagen. Sie hat eine Heidenangst. Wovor? Weiß ich nicht. Vielleicht vor ihrem alten Herrn. Harlan Potter ist ein kaltherziger Lump, grausam wie die Gestapo. Sylvia ist ein Luder. Und er weiß das. Und wenn sie mal in einen richtig großen Skandal gerät, dann macht er Hackfleisch. Sie sind doch ihr Mann. Mhm. So ist es, alter Freund. Ich bin die drei weißen Stufen und die große grüne Haustür. Und der Messingklopfer, mit dem man einmal kurz, zweimal lang draufhaut, damit das Mädchen einen reinlässt. In den 100-Dollar-Puff. Sie reden zu viel über sich selber. Sie gehen mir auf die Nerven mit Ihrer Arroganz und Ihrem Selbstmitleid. Ich ging und ließ ihn sitzen. Betrunken hatte er mir besser gefallen. Fix und fertig, ein wenig erschöpft und stolz. Jetzt hätte er mir seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Aber ich fragte ihn nicht einmal, wie er zu seinem demolierten Gesicht gekommen war. Hätte er es mir erzählt, wären möglicherweise ein paar Menschen mit dem Leben davongekommen. Einen Monat später stand er bei mir vor der Tür, um 5 Uhr früh. Er hatte den Finger auf der Haustürklingel gelassen. Er stand da und hatte eine Pistole in der Hand. Sie fahren mich nach Tijuana. Ich muss die Maschine um 10.15 Uhr erwischen. Ich habe Pass und Visum. Wären 500 Eier ein vernünftiger Taxipreis? Nehmen Sie die Pistole runter. 10.15 Uhr, sagten Sie. Da haben wir ja noch viel Zeit. Ich hole uns einen Kaffee. Ich bin ziemlich fertig. Letzte Nacht keinen Augenblick geschlafen. Geben Sie mir die Pistole. Ich habe niemanden erschossen. Na, jedenfalls nicht mit dieser hier. Oder sie ist gereinigt worden. Nein, mit dieser Pistole dürfen Sie kaum auf jemanden geschossen haben. Ich werde Ihnen alles erzählen. Moment. Ich will nicht wissen, ob Sie ein Verbrechen begangen haben. Ich muss auf meine Lizenz aufpassen. Ich hole den Kaffee. Es wird Mittag werden, bis jemand bei ihr an die Tür klopft. Das Mädchen wird sehen, dass ihr Bett nicht benutzt worden ist. Dann wird sie auf die Idee kommen, woanders nachzusehen. Es gibt ein großes Gästehaus. Sylvia hat die Nacht dort verbracht. Und da wird das Mädchen sie schließlich finden. Stark besoffen, starr, steif und kalt. So wird es wohl sein. Sie haben gesagt, Sie hätten Pass und Visum. Also haben Sie schon seit längerer Zeit den Plan, sich aus dem Staub zu machen. Vielleicht hatte ich so eine Ahnung. Ich bin heute Nacht in ein türkisches Bad gegangen. Ich bin ein paar Stunden da geblieben und habe ein paar Leute angerufen. Sie wussten also schon länger, was Silvia in diesem Gästehaus getrieben hat. Ziemlich viele Männer, wie? Aber Sie haben sie wieder geheiratet. Zum Teufel, warum habe ich mich wohl jedes Mal besoffen, wenn ich sie wieder sah? Ich wäre immer wieder angekrochen gekommen, wenn sie gefunkt hätte. Na schön. Ich kaufe Ihnen die Geschichte ab. Jetzt gehe ich mich rasieren und anziehen. Warum tun Sie das alles, Marlo? Ich packte ihm einen Pyjama, Zahnpasta, eine überzählige Zahnbürste, ein paar billige Handtücher und Waschlappen, eine Packung Baumwolltaschentücher, eine Tube Rasiercreme für 15 Cent und einen billigen Rasierapparat in seinen weißen Schweinslederkoffer und fügte eine Halbliterflasche Bourbon dazu. Dann fuhren wir los. Die Leute an der Grenze hatten nichts mit uns im Sinn. Oben auf der windigen Mesa, wo der Flugplatz Tijuana liegt, parkte ich gleich neben dem Eingang. Das wäre also der Abschied. Denken Sie daran, Sie schulden mir nichts. Wir haben uns ein bisschen angefreundet und ich habe immer zu viel über mich geredet. In Ihrer Kaffeebüchse stecken 500er. Seien Sie mir nicht böse. Mir wäre lieber, Sie hätten das nicht gemacht. Nun gehen Sie an Bord. Ich weiß, Sie haben sie mich umgebracht. Deswegen bin ich hier. Tut mir leid, aber da täuschen Sie sich. Ich werde jetzt ganz langsam zur Maschine hinübergehen. Sie haben massenhaft Zeit, mich aufzuhalten. Aber ich hielt ihn nicht auf. Ich sah ihn einsteigen und sah dann der Maschine nach, wie sie sich langsam in die böige Luft bohrte und im blauen Himmel verschwand. Es war 2 Uhr, als ich zurückkam. Sie warteten bereits vor meiner Tür auf mich. Zu zweit. Sie hatten wachsame und wartende Augen. Geduldige und vorsichtige Augen. Kühle, hochmütige Augen. Bullenaugen. Sie heißen Marlow? Wir wollen Sie sprechen, Inspektor Green, Mordkommission. Das hier ist Kriminalassistent Dayton. Ein Mann namens Terry Lennox. Sie kennen ihn, oder? Wir haben gelegentlich mal was zusammen getrunken. Seiner Frau mal begegnet? Einmal. Ganz kurz. Bevor Sie geheiratet haben. Und ihn haben Sie wann und wo zuletzt gesehen? Ich könnte Sie jetzt fragen, worum dreht sich's eigentlich? Und dann sagen Sie, die Fragen stellen wir. Also können Sie auch gleich antworten. Oder? Wo brennt's denn? Die Fragen stellen wir im Hallo. Wir führen eine Routineuntersuchung durch. Mehr brauchen Sie nicht zu wissen. Dann seien Sie doch so freundlich und suchen mir hier im kalifornischen Strafgesetz den Abschnitt raus, der besagt, dass ich auf Ihre Fragen antworten muss. Halten Sie die Klappe. Lennox' Frau ist ermordet worden. In einem Gästehaus auf ihrem Grundstück in Encino. Sie hatte danach ziemlich oft Besuch. Lennox ist getürmt. Wir suchen also nach einem Verdächtigen in einer Mordsache. Warum kommen Sie da zu mir? Weil Ihre Telefonnummer auf einem Block in seinem Zimmer stand. Lennox ist unser Mann. Er ist so um 1 in der Frühe da runtergegangen. Der Butler hat es zufällig gesehen. Er kam allein zurück, vielleicht 20 Minuten später. Danach nichts mehr. Heute Morgen geht der Butler zum Gästehaus. Da liegt die Dame nackt wie eine Nixe auf dem Bett. Und so viel kann ich Ihnen sagen. Am Gesicht hat er sie nicht wiedererkannt. Sie hatte praktisch keins mehr. Total zusammengehauen mit der Bronzestatuette eines Äffchens. Terry Lennox würde so etwas nie machen. Okay, sie hat ihn betrogen, aber er wusste das. Warum sollte er ausgerechnet jetzt deswegen einen Rappel kriegen? Er schluckt so ein Bursche und schluckt und schluckt und dann schluckt das ganz plötzlich nicht mehr. Er weiß vermutlich selber nicht, warum er ausgerechnet in diesem Augenblick rot sieht, aber er tut's. Und dann ist jemand tot. Also kriegen wir die Arbeit, also stellen wir Ihnen eine einzige, einfache Frage. Also hören Sie jetzt auf, uns zu veräppeln, sonst nehmen wir Sie mit. Er wird Sie nicht sagen, Inspektor. Er hat das Gesetzbuch studiert. Lassen Sie uns beide doch mal in den Ring, Inspektor. Ich werde ihn schon auffangen, wenn er umkippt. Hoch mit Ihnen, Sie Angeber. Sie haben es nicht anders gewollt. Saubere Arbeit, Hilton. Sie haben dem Mann genau das verschafft, was er wollte. Einen Riegel vor die Klappe. Also noch einmal, Marlowe. Wann haben Sie Terry Lennox zum letzten Mal gesehen? Bei der gerichtlichen Leichenschau muss ich auf Fragen, Rede und Antwort stehen. Bei Ihnen brauche ich das nicht. Sie sind schlimm dran, Marlowe. Ganz schlimm dran. Wir sehen uns noch. Ja. Marlowe. Worum geht's denn? Und Sie sind sein Verleger? Okay, Mr. Spencer. Morgen Abend um 8:30 im Dancers. Ich werde kommen. Was einen dazu bringt, bei so einem Job zu bleiben, weiß kein Mensch. Man wird nicht reich dabei und viel Spaß macht es einem oft auch nicht. Manchmal wird man zusammengeschlagen oder es wird auf einen geschossen und manchmal landet man im Knast. Jeden zweiten Monat fasst man den Entschluss, den Kram hinzuschmeißen und sich einen vernünftigen Beruf zu suchen. Aber dann ertönt der Türsummer oder das Telefon klingelt. Ich ging also zu der Verabredung ins Dancers. Guten Abend, Mr. Spencer. Abend, Mr. Marlowe. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich habe eine Schwäche für Gin Orange. Ja. Trinken Sie einen mit? Ja, warum nicht? Noch zweimal dasselbe, bitte. Also, der Grund, warum ich Sie angerufen habe. Einer unserer wichtigsten Autoren lebt hier in der Gegend, Roger Wade. Ja, verstehe schon. Sie machen sich nichts aus historischen Romanen. Ich habe mir mal eins von seinen Büchern kurz angeschaut. Ich fand, es war Kitsch. Der Ansicht sind viele Leute, aber die Bücher sind alle Bestseller. Also, wir machen uns große Sorgen um Roger Wade. Er kann das Buch, an dem er gerade schreibt, nicht zu Ende bringen. Der Mann scheint langsam, aber sicher vor die Hunde zu gehen. Wilde Sauf- und Wutanfälle. Vor kurzem hat er seine Frau die Treppe runtergeworfen und sie musste mit 5 gebrochenen Rippen ins Krankenhaus. In diesem Moment kam die Sängerin, die Weihnachten hier als Gast aufgetreten war, in die Bar. Sie erreichte den Tisch gegenüber und zog langsam einen weißen Stulpenhandschuh aus. Der Kellner rückte ihr den Stuhl zurecht. Sie setzte sich, schob die Handschuhe unter den Bügel ihrer Tasche und dankte ihm mit einem Lächeln, so sanft, so rein, dass er fast gelähmt war davon. Sie sagte irgendetwas mit sehr leiser Stimme zu ihm. Er stürzte davon. Ich starrte sie an. Sie bemerkte mein Starren. Sie hob den Blick nur einen halben Zoll. Und ich war einfach weg. Was sagen Sie dazu, Mr. Marlowe? Sie? Entschuldigung, ich war in Gedanken woanders. Mrs. Wade ist überzeugt, dass ihn irgendetwas zu Tode ängstigt. Ein Erpresser zum Beispiel. Alle Nase lang verschwindet er einfach für mehrere Tage. Die Wades haben vor 5 Jahren geheiratet. Vielleicht ist irgendwas aus seiner Vergangenheit wieder aufgetaucht. Wir wissen es nicht. Wir wollen es aber wissen. Und Mrs. Wade braucht Schutz. Sie brauchen keinen Detektiv. Sie brauchen einen Zauberer. Wenn ich zufällig immer genau zur rechten Zeit da wäre, aber dass ich's zufällig bin, dafür stehen die Chancen 1 zu 100. Na ja. Dort sein könnten Sie ja die ganze Zeit. Mr. Spencer, Alkoholiker sind nicht auf den Kopf gefallen. Er würde sich todsicher einen Zeitpunkt aussuchen, wo ich gerade mal nicht in der Nähe bin. Solche Probleme sind nichts für mich. Sie können es mir nicht übel nehmen, dass ich es immerhin versucht habe. Eins will ich tun. Ich sehe mir Wade mal an. Aber er wird mich wahrscheinlich aus dem Haus werfen. Nein, Mr. Marlowe. Ich glaube nicht, dass er das tun wird. Guten Abend, Howard. Mrs. Eileen Wade, Mr. Marlowe. Bitte behalten Sie doch Platz. Ich muss mich entschuldigen, dass ich mich nicht gleich zu Ihnen gesetzt habe. Aber ich wollte Sie mir erst mal ansehen. Sie hätten mal zu ihr rüberblicken sollen, Mr. Spencer. So ein Traum sitzt einem nicht genau gegenüber, ohne dass man Notiz davon nimmt. Vielen Dank, Mr. Marlowe. Es nicht interessiert, Eileen. Da bin ich aber anderer Ansicht. Ich sagte nicht, dass ich nicht interessiert wäre. Aber ich glaube nicht, dass ich in dieser Sache irgendwie nützlich sein könnte. So etwas passiert jeden Tag. Leute, von denen man es am wenigsten geglaubt hätte, begehen die unglaublichsten Verbrechen. Bankdirektoren werden langjährige Unterschlagungen überführt und erfolgreiche Romanschriftsteller ergeben sich dem Suff und bringen ihre Frauen ins Krankenhaus. Eins hat Howard Ihnen noch nicht erzählt. Mein Mann ist seit 3 Tagen überfällig und ich weiß nicht, wo er ist. Das ist früher auch schon vorgekommen. Das letzte Mal handelte es sich um ein kleines, nicht sehr reputables Privatsanatorium. Er wollte mir nicht sagen, wie es hieß. Er sagte nur, er habe eine Kur gemacht. Bitte, Mr. Marlowe, bringen Sie ihn wieder nach Hause. Tja, also... Wollen Sie das als Vorschuss annehmen? Mr. Marlowe, ein Nachbar von uns kennt die Familie Lennox. Und Terry Lennox war ihr Freund. Also, Sie müssen doch wissen, wie sehr ein Trinker Freunde braucht. Irgendeine Idee, warum er trinkt? Männer verlieren manchmal die Liebe zu ihren Frauen. Es ist eher wahrscheinlich, dass er die Liebe zu dem Zeug verloren hat, das er schreibt. Das ist sehr gut möglich. Was für ein Mensch ist er denn, wenn er nüchtern ist? Da bin ich wohl etwas voreingenommen. Ich finde, er ist schrecklich nett. Die Frage ist, wo ich mit der Suche ansetze. Das hier fand ich in seinem Papierkorb. Ich kann Sie nicht ausstehen, Dr. V. Aber im Moment sind Sie der Gegebene für mich. Wir kennen keinen Arzt, dessen Name mit V anfängt. Wahrscheinlich ist er nicht mal Arzt. So ein Bursche braucht nur ein Zimmer mit Gittern und ein paar Spritzen. Was für Spritzen? Rauschgift. Man knipst für 10 oder 12 Stunden das Licht aus und wenn es wieder hell wird, sind die tobenden Trinker artige Jungs. Okay. Ich will versuchen, diesen Dr. V zu finden. Den Chef nehmen Sie wieder mit. Ja, aber warum? Haben Sie nicht Anspruch? Das würde ich lieber von Mr. Wade bekommen. Ihm wird das wahrscheinlich gar nicht gefallen, was ich tue. Angenommen, es gibt einen dunklen Punkt in seiner Vergangenheit. Vielleicht sogar etwas Kriminelles. Für mich würde dadurch nichts anders werden. Aber ich will nicht, dass es durch mich herauskommt. Aber es ist Ihnen recht, wenn Mr. Spencer mich engagiert, um es herauszufinden. Oh, warum nicht? Sie sind ein Mann, der sich bei der Polizei geweigert hat, einen Freund zu verraten. Die Polizei scheint sich aber offensichtlich damit noch nicht zufrieden zu geben. Guten Abend, Inspektor Green. Tut mir leid, Marlowe. Ich verhafte Sie wegen des Verdachts der Beihilfe zum Mord und Begünstigung der Flucht eines Verdächtigen. Hoch mit Ihnen, Marlowe. Los, geben Sie die Hände her. Das ist nur für ein paar Stunden. Ich werde Ihren Mann suchen, Mrs. Wade. Die folgenden 3 Tage im Schwerverbrechertrakt des Gefängnisses waren kein Zuckerschlecken. Aber irgendwann schloss dann der Wärter meine Zellentür auf. Er führte eine Frau in Schwarz herein. Ihre großen, dunklen Augen hatten jenen intensiven Blick, der manchmal neurotisch ist, manchmal sexhungrig und manchmal einfach das Ergebnis einer drastischen Diät. Guten Tag, Mr. Marlowe. Zigarette? Sie sehen aus, als hätte Sie jemand geschlagen. Sind Sie hier misshandelt worden? Aber nein, man hat mich nur zum Schweigen gebracht. An diese Bullen würde ich nicht mal meinen schlimmsten Feind verraten. Wer sind Sie? Mein Name ist Linda Loring. Ich bin beauftragt, Sie auf Kaution hier rauszuholen. Wer hat Sie geschickt? Das darf ich leider nicht sagen. Das bedeutet wohl, dass Sie ihn haben. Wenn Sie Lennox meinen. Nein, Sie haben ihn nicht. Wenn Sie mit ihm in Verbindung stehen, richten Sie ihm aus, er soll sich meinetwegen keine Gedanken machen. Ich stehe nicht in Verbindung mit Lennox. Aber vielleicht mit einem berühmten Millionär. Sie sind nicht zufällig mit der Familie Potter verwandt, Mrs. Loring. Harlan Potter ist mein Vater und Sylvia Lennox war meine Schwester. Ich dachte, das hätten Sie gewusst. Es war nett, Sie kennengelernt zu haben. Sie sturer Mensch. Wiedersehen, Mr. Marlowe. Sie wollen schon gehen, Mrs. Loring? Wie Sie sehen, Inspektor Green. Wiedersehen. Wie wäre es jetzt mit einer Aussage, Mr. Marlowe? Glauben Sie vielleicht, bloß weil ich 3 Tage mit meinen Gedanken alleine gewesen bin, weine ich mich an Ihrer breiten Brust aus? Lennox ist schwer zu verstecken, Marlowe. Wir haben 4 Zeugen, vielleicht werden es noch mehr. Zeugen? Wofür? Ein Richter vom Oberlandesgericht San Diego und seine Frau haben Lennox im Flugzeug gesehen. Und die Frau des Richters sah auch den Wagen, in dem er kam, und auch, wer den Wagen gefahren hat. Na, möchten Sie nicht vielleicht doch beichten, Freundchen? Klingt gut. Aber ein bisschen mehr ist ja dann doch noch nötig, Inspektor. Sie müssen ihn schnappen und dann beweisen, dass er einen Mord begangen hat. Und dann müssen Sie beweisen, dass ich davon wusste. Wie wär's, wenn wir schon ein Geständnis von ihm hätten? Wozu brauchen Sie dann noch eine Aussage von mir? Na schön, Marlowe. Lennox verließ die Maschine in Mazatlan und charterte unter dem Namen Silvano Rodriguez ein kleines Flugzeug nach Otatoclan. Sein Spanisch war gut, aber nicht gut genug für einen Mann mit so einem Namen. Er hatte eine Kanone bei sich. Der Charterpilot hatte das Gefühl, der Bursche wäre nicht ganz koscher, also informierte er die einheimische Polizei. Sie stellten Lennox unter Bewachung. Und da sitzt er nun, in seinem kleinen Hotel. Die Geschichte stinkt. Lennox hätte Grips genug gehabt, sich in Mexiko nicht gerade als Mexikaner zu verkleiden. Und das heißt? Das heißt, dass Sie mir hier einen Wein einschenken, der direkt aus Ihrer Wasserleitung stammt. Sie wissen nicht mehr darüber, wo Lennox steckt, als ich selber. Na gut, Marlowe. Ich habe eben Ihren Entlassungsschein unterschrieben, auch wenn es mir den Magen umdreht. Es gibt keinen Fall Lennox mehr. Heute Nachmittag hat er in seinem Hotelzimmer ein volles Geständnis niedergeschrieben und sich erschossen. In Otatoclan, wie ich sagte. Und nun raus mit Ihnen. Und das nächste Mal, das verspreche ich Ihnen, sind Sie nicht nur Ihre Lizenz los. Draußen wartet schon die Presse. Passen Sie auf, was Sie sagen! Brauchen Sie jemanden, der Sie nach Hause fährt, Mr. Marlowe? Ich bin Lonnie Morgan vom Journal. Der Polizeireporter. Dieser Fall interessiert mich. Wie es aussieht, gibt's gar keinen Fall mehr. Terry Lennox hat sich heute Nachmittag in Mexiko erschossen. Sagen die Bullen. Ach, irgendwer versucht, den Fall Lennox zu vertuschen. Der Vater des Mädchens heißt Harlan Potter. Ein Prozess hätte sämtliche Schreiber im Lande hergelockt. Aber nun gibt's gar keinen Prozess, weil Lennox Leine gezogen hat. Da kann man nur sagen, wie günstig für Harlan Potter. Wollen Sie sagen, an der Sache stimmt was nicht? Könnte doch sein, dass jemand bei dem Selbstmord ein bisschen nachgeholfen hat. Vielleicht sollte einer bei Lennox mal die Schusslöcher zählen. Ich glaube nicht, dass Sie recht haben. Terry Lennox hatte sich schon vor langer Zeit abgeschrieben. Wenn Sie ihn lebendig erwischt hätten, wäre es ihm egal gewesen. Ja, soll ich Sie jetzt nach Hause fahren? Nein, danke. Aber Sie können mir einen anderen Gefallen tun. Sie haben doch im Journal so eine schöne Ärztekartei. Ich suche einen Gitterfensterarzt, in dessen Entziehungsquitsche sich ein Bestsellerautor verkrochen hat. Der Arzt heißt Dr. V. Mehr weiß ich nicht. Doch, ich kann es versuchen. Ich melde mich, wenn ich was rausgefunden habe. Ich ging in mein Büro. Kochte mir im kleinen Zimmer einen Kaffee und nahm die 500er aus der Kaffeedose. Ich überflog die Zeitungen, die sich vor der Haustür angesammelt hatten. Der Fall Lennox war zunächst groß herausgekommen, aber dann unauffällig in den Lokalteil gerückt. Der Einfluss von Mr. Potter hatte sich schon sehr bald ausgewirkt. Aber etwas störte mich. Die Art, wie Sylvia Lennox erschlagen worden war. Dass Terry so etwas getan hatte, konnte mir keiner weismachen. Ich ging nach nebenan in mein Büro. Ein Mann saß am Fenster. Er trug einen bläulich-grauen Anzug, ein blütenweißes Hemd mit einer kastanienbraunen Krawatte und schwarze Schnürschuhe. Er las in der Zeitung den Artikel über meine Verhaftung mit einem Schnappschuss von mir, von dem ich gar nicht wusste, dass er existierte. Der Mann blickte mit seinen vogelflinken Augen auf und lächelte. Na, Mr. Marlowe, hat man Sie schwer in die Mangel genommen? Wie man's nimmt. Was geht Sie das an? Mann, sind Sie ein kleines Kaliber. Sie freunden sich mit einem Burschen an, trinken ein paar Gläser mit ihm und sind total vernarrt in ihn. Aber Sie haben keinen Mumm, keine Grips, keine Beziehungen, keine Ahnung. Wissen Sie, wer ich bin, Schnüffler? Sie heißen Menendez. Ihr Revier ist der Strip. Ich bin ein großer, böser Mann, Marlowe. Ich scheffle haufenweise Geld, um die Karls zu schmieren, die ich schmieren muss, um haufenweise Geld zu scheffeln. Ich habe ein Haus in Bel Air, eine reizende, platinblonde Frau und zwei Kinder auf Privatschulen. Ich habe einen Butler, zwei Dienstmädchen, eine Köchin, einen Chauffeur. Ich habe ein Haus in Florida und eine Hochseejacht mit 5-Mann-Besatzung. Ich habe einen Bentley, zwei Cadillacs, einen Chrysler-Kombi und einen MG für meinen Jungen. Und was haben Sie? Nicht viel. Und jetzt sagen Sie endlich, was Sie wollen. Wir haben zu dritt in einem Schützenloch gesteckt. Randy Starr, ich und Terry Lennox. Eine Mörsergranate plumpst mitten zwischen uns. Und aus irgendeinem Grund geht sie nicht los. Terry springt mit dem Ding aus dem Schützenloch raus, schmeißt es weg. Und es geht noch in der Luft los. Ein dicker Brocken erwischt ihn seitlich am Gesicht. Genau in dem Moment lassen die Crowds einen Angriff steigen. Und in dem Getümmel verlieren wir Terry aus den Augen. Wir haben lange gedacht, er wäre tot. Aber die Crowds hatten ihn erwischt. Anderthalb Jahre haben sie an ihm rumgebastelt. Es hat uns viel Geld gekostet, das rauszukriegen und noch mehr ihn selber zu finden. Aber wir haben damals klotzig auf dem schwarzen Markt verdient und er hatte uns das Leben gerettet. Als er zurückkommt, fängt er das Saufen an, heiratet diese reiche Ziege, lässt sich von ihr scheiden, geht wieder auf Grund, heiratet sie wieder und sie schrammt ab. Und wie er so richtig in der Patsche sitzt, da kommt er nicht zu uns, sondern läuft zu einem Burschen wie Ihnen, mit dem die Bullen umspringen können, wie sie wollen. Infolgedessen schrammt er jetzt ab, ohne uns Gelegenheit zu geben, mit ihm quitt zu werden. Ausgerechnet bei Ihnen hat er sich ausgeweint und das macht mich stinksauer. Und was soll ich dagegen tun? Lassen Sie die Finger davon. Versuchen Sie nicht, aus dem Fall Lennox Publicity zu schlagen. Denken Sie sich was anderes aus, um zu Kleingeld zu kommen, kapiert? Ich bin nicht scharf auf Publicity. Und kein Mensch hat mir irgendwelches Geld angeboten. Also, der Fall Lennox ist abgeschlossen und bleibt es. Selbst wenn Terry sich gar nicht umgebracht hat, hm? Das gibt keinen Sinn. Und selbst wenn es einen Sinn gäbe, Terry hat's nun einmal so gewollt und so bleibt's auch. Also, halten Sie sich da raus, Marlowe. Danach passierte 3 Tage lang gar nichts. Der Fall Lennox starb fast so plötzlich, wie er geboren worden war. In der Zeitung stand nur, dass Terence William Lennox, inzwischen außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des hiesigen Gerichts verstorben, gestanden hatte, seine Ehefrau Sylvia ermordet zu haben. Die Echtheit des Geständnisses war anscheinend genügend nachgewiesen. Am 3. Tag bekam ich 2 Briefe. Einer war von einem Toten. Der lange Abschied. nach dem gleichnamigen Roman von Raymond Chandler. Deutsch von Hans Wollschläger. Hörspielbearbeitung Inge Greifenhagen. Erster Teil. Es sprachen Philipp Marlowe, Matthias Habich, Terry Lennox, Simon Rühack, Sylvia Lennox, Christine Marquiton, Eileen Wade, Marion Martinsen, Linda Loring, Christiane Leuchtmann, Inspektor Green, Wolfgang Kondrus, Dayton, Konstantin Graudus, Howard Spencer, Siegfried Kernen, Lonnie Morgan, Douglas Welbert, Menendez, Rainer Schmidt, Confrancier und Pianist, Michael Naurer, Viktor, Michael Griem. Technische Realisation, Günter Beckmann und Christine Berger. Regieassistenz, Maximilian Schäfer. Regie, Patrick Blank. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1997.